mit Fräulein Dolly Swing. Und ich hüpf und ich spring. Sie flattert wie ein Schmetterling bei dem Swing. Kinder, das ist ein Ding. Morgens denk ich im Bett selig schon ans Parkett und abends tanz ich mit Fräulein Dolly Swing. Noch vorm Tor, wenn ich sie nach Hause bring.